Auf alle Fälle hat die geheime Operation der Entdeckung Amerikas einen wirklichen Kreuzzug gegen die weißen Götter bedeutet. Einen wahren Kreuzzug gegen den Gral, um den Titel des Buches über die Tragödie der Katharer, das Otto Rahn geschrieben hat, zu gebrauchen. Alle Spuren, alle Kenntnisse, die Ruinen, die Geheimnisse, die Weisheiten der weißen Götter sind von katholischen Mönchen zerstört worden, die vom Zentrum des Weltjudentums aus gesteuert wurden. Das vatikanische Rom, das seine schwarzen Kinder, die spanische Inquisition und das spanische Imperium dazu gebraucht hat. Jede Spur der göttlichen, venusischer Herkunft, der vergangenen planetarischen Geschichte wurden damit planmäßig verwischt. Doch einige spanische Eroberer haben auf eigene Rechnung gehandelt, dem Gedächtnis ihres westgotischen Blutes folgend, wie Pedro Sarmiento de Gamboa, der an Magie und Alchemie sehr interessiert war, der Captain Cesar, von dem die Stadt ihren Namen hat, und andere, die ihr Leben auf der Suche nach den verzauberten Städten Elelin, Trapananda, Paititi, Eldorado verloren. Für sie war die Eroberung Amerikas eine Operation der geheimen Alchemie, ein Opus Alchemicum. Und sie waren hier nicht auf der Suche nach dem physischen Gold, sondern nach dem Aurum Potabile, das man trinkt und welches das ewige Leben beschert, die schwarze Sonne der polaren Mitternacht. Jenes Licht, das erscheint, wenn das Licht der physischen Sonne erlischt, die Sonne aus Gold, die diese zweite Erde des Kali Yuga erhielt. Weil nach Chile mehr Westgoten als nach anderen Gegenden Amerikas gekommen waren und dies ein Land erbitterter Kämpfe mit einem kriegerischen Volk war, ist hier der Strahlenkranz der weißen Götter nicht zerstört worden. Deswegen hat der Westgote Alonso de Arquila dieses verschlüsselte Heldenepos La Araucana gesungen, dessen Geheimnis noch nicht gelüftet worden ist. Seine Eingebung verbindet uns mit dem Grenzland der Friesen sowie mit den nordischen Heldentaten. Als sich die Mission des spanischen Imperiums und seiner inquisitorischen Mönche erschöpft hatte, sowie die jener seltsamen jesuitischen Imperien Amerikas, die die Reste der Wikinger in den Stämmen der weißen Indianer Paraguays, die Guayaquis, zerstörten, wurde das spanische Imperium durch etwas Unheilvolleres ersetzt. Die Unabhängigkeit Amerikas, die von den Freimaurerlogen befürwortet, welche von England aus sich anschickten, das zu vollenden, was der Katholizismus angefangen hatte, die Auslieferung der neuen Welt an die Herrschaft des Judentums. Die letzte Offensive gegen die weißen Götter und gegen den Gral hat begonnen. Gleichzeitig wurde der Geist der französischen Revolution, den die Logen verbreiteten, durch etwas Diabolisches, aber Hoffnungsloses ersetzt, den nordamerikanischen Imperialismus. Das Judentum wird ökumenisch und dieser Krebs verbreitet sich über die gesamte Fläche dieses Planeten. Doch niemals wird er das Innere, die andere Erde, erreichen, denn dort überleben noch die weißen Götter. Aus dieser Entfernung gesehen erweitert sich die Aussicht und die geschehene Tragödie des chilenischen Narzissmus, seines Chefs und unserer ganzen Generation können besser beurteilt werden. Diese Gewalt ohne Präzedenz, der innere, teuflische Hass, der das Massaker heraufbeschworen hatte, und die psychische, geistige und sogar physische Vernichtung des Chefs finden hier eine Erklärung. Man durfte kein Wunder erwarten, denn es würde eine beharrliche und peinlich genaue Jahrhundertarbeit gefährdet haben, einen Plan, der vom Judentum über die Freimaurerlogen mit eiserner Hand kontrolliert wird, aber auch vom Katholizismus. Was die lutherische, presbyterianische, mormonische Kirche und viele andere betrifft, die in großer Zahl begonnen hatten, in Chile einzudringen, so sind diese alles Zweigstellen der Freimaurerei und abhängig von den Synagogen, in deren Nachbarschaft sie ihre Tempel meistens errichten. Die Ereignisse in Chile dienen uns zum besseren Verständnis der in Deutschland und mit dem Führer geschehenen, des gegen ihn entfachten Weltkrieges, in dem alle Mittel eingesetzt wurden, die der Feind in der sichtbaren Welt wie in dem unsichtbaren Raum kontrolliert. Wie es Rudolf Hess treffend enthüllt hatte, bevor es zu spät ist und der verhängnisvolle Plan durch die negentropische Tat von Kräften der Svatika Levogira zerstört wird. Kapitalisten und Marxisten, Engländer, Amerikaner und Russen haben sich unter dem Kommando der unsichtbaren Regierung vereinigt, um den Führer und Deutschland zu zerstören. Freimaurer und Christen, nur so sind die unglaublichen Verratshandlungen besser zu erklären, die seitens der Generale des Heeres und sogar von Angehörigen der Partei gegenüber Hitler geübt wurden. Die weißen Verräter hat man mit aller Klarheit wissen lassen, dass der verfolgte Plan die Zerstörung Deutschlands, seiner Rasse und die geografische Zerstückelung ist. Beides hat man mit der Teilung Deutschlands und der Hereinnahme minderwertiger Rassen in das Land erreicht. Doch die weißen Verräter zögerten nicht, obwohl sie als Deutsche geboren worden waren. Die Logen, der geheime Plan, die unwiderruflichen Befehle der Unsichtbaren waren für sie stärker als jegliche andere Berücksichtigung, wichtiger als ihre Ehre. Das kann man erfahren aus dem Buch des Generalmajors AD Otto Ernst Rehmer, Verschwörung und Verrat um Hitler. Darin werden die Namen, Personalien und Rang der Verräter genannt. Doch war es bis heute nicht möglich, den Namen des Hauptagenten in nächster Nähe des Führers zu erfahren, dessen verschlüsselter Name Werther war. Diese kurze Geschichte und das Drama des chilenischen Narzissmus erlauben uns auch, ein anderes Licht auf die ungeheure Welttragödie zu werfen, die im Herzen der Welt, im Deutschland Hitlers, stattfand. Ich habe diese Tragödie viel tiefer empfunden als die meines eigenen Vaterlandes, habe an ihr viel mehr teilgehabt als an dem Narzissmus hier und habe noch immer daran teil. Denn die Wunden bluten und ich bin 1000 Tode gestorben mit jedem jener Toten. Ich habe außerdem in der ganzen Welt nach überlebenden Kameraden gesucht und sie bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet, wie Ezra Pound, Savitri Devi. Die Helden hier und in Europa, den noch Lebenden, will ich neue Kraft spenden, indem ich ihnen sage, dass nichts verloren ist. Wenngleich ihr Blut weder Chile noch das Abendland gerettet hat, so ist es doch im Jenseits von den Göttern angenommen worden. Weil das Blut der Helden ihnen näher geht und von ihnen mehr geschätzt wird als die Gebete der Heiligen. Und weil die Götter die Helden beneiden, die, nicht wissend, dass sie unsterblich sind, bereit waren, ihr Leben für ein Ideal und einen Traum hinzugeben. Darum, wenn der Mensch ein sterblicher Gott ist und die Götter unsterbliche Menschen sind, wird der Menschengott, der unter uns weilte und noch immer hier ist, sie durch sein Heldentum und seinen Mut unsterblich machen. So werden sie zum Kampfe an seiner Seite zurückkehren in die ewige Wiederkehr.